im Friedhofvorplatz, harrt nun in stiller Ergriffenheit eine nach tausend zählende Menge. Alles ist vertreten, vom Bodensee und vom ganzen Gau. Unzählig die Blumen und Kränze, unter denen die mit der Hakenkreuzfahne bedeckten Särge verschwinden. Viele zu Herzen gehende Worte wurden in den Schlafen gewidmet. Von den Grafen von Soden, von Brandenstein-Zeppelin, vom Syndikus Dr. Schmidt, vom Kreisleiter Seibel und Bürgermeister Berlin. Nun aber tritt der Kommandant des Grafen Zeppelin noch einmal vor. Das ist Kapitän von Schiller, der den Toten im Namen der Kameraden der Zeppelin-Reederei einen letzten Gruß nachrufen will. Ihr lieben Kameraden, Wilhelm Dimmler, Ernst Puchel, Ludwig Knorr, Richard Müller, Josef Schreibmüller, Alfred Stöckle. Wie manche Fahrt auf unseren Zeppelin-Luftschiffen haben wir Seite an Seite nebeneinander gestanden. Über Meeren und Kontinenten, in der Arktis und in den Tropen, in Wind und Wetter, schlankt sich ein Band wahrster Kameradschaft um alle Besatzungsmitglieder. Freud, Leid und Gefahr schweißten uns zu einer Gemeinschaft zusammen. Fest glaubten alle an die Idee. Unerschütterlich war der Glaube. Stolz waret ihr mit uns, Werkgenossen sein zu dürfen an dem deutschen Werke Zeppelin. Und heute hat ein herbes Geschick in die Reihen eine schwere Lücke gerissen. Liebe Kameraden, eure Treue zum Werk habt ihr mit dem Höchsten, das ihr geben konntet, besiegelt. Und wenn wir hier trauernd an euren Särgen stehen, so denken wir stets daran, dass ihr uns ein Vermächtnis hinterließet. Das Vermächtnis mit gleicher Treue, wie ihr sie hieltet, dem Werke der Idee treu zu bleiben. So grüße ich euch hier im Namen aller Kameraden der deutschen Zeppelin-Reederei. Hier, dicht an der Stätte, an der unsere Zeppeline alle gebaut wurden. Wir gedenken euer jetzt hier in tiefer Trauer. Ihr bleibt auch in Zukunft mit uns verbunden. Wenn wir dann wiederum mit unseren Zeppelin-Luftschiffen zu neuen Fahrten diese Städte überfliegen, werden auch dann unsere Gedanken bei euch sein.